Track 10. Paragraph 28. Übung 1. Lösen Sie diese Übung bitte erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Wenn der Empfänger den Brief nicht annimmt, geht der Brief an den Absender zurück. Wenn der Brief den Empfänger möglichst schnell erreichen soll, kann man ihn als Eilbrief schicken. Wenn es sich um sehr wichtige Mitteilungen oder Dokumente handelt, schicken Sie den Brief am besten per Einschreiben. Wenn ein Brief oder eine Postkarte größer oder kleiner als das Normalformat ist, kostet die Sendung mehr Porto. Wenn eine Warensendung über 2 Kilogramm schwer ist, kann man sie nicht als Päckchen verschicken. Wenn Sie die verkehrsschwachen Stunden im Postamt nützen, sparen Sie Zeit. Wenn Sie in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr telefonieren, zahlen Sie wesentlich weniger für das Gespräch. Wenn Sie die Uhrzeit, das Neueste vom Sport oder etwas über das Wetter vom nächsten Tag erfahren wollen, können Sie den Telefonansagedienst benutzen. Wenn Sie ein Glückwunschtelegramm versenden wollen, halten die Postämter besondere Schmuckblätter für Sie bereit. Wenn Sie ein Postsparbuch haben, können Sie fast überall in Deutschland Geld abheben.